Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you have to do. Heute, es geht seine Tat, dass sie gehen auf zurück zu du. Bis nun, du solltest haben schon verstanden, was tun haben du. Ich glaub nicht, dass irgendjemand fühlt den Weg nicht du. Über du, über du. Bad people, word is on the street. Rückschlag, das Welt war auf die Fahrt, dass der Feuer in dem Herz ist aus. Sicher, du hörst es alles schon, aber du nicht mehr dran geglaubt. Ich glaub nicht, dass irgendjemand fühlt den Weg, ich tu. Über du, über du, yeah. Und alle Weg, wir müssen gehen, sind windig. Und alles Licht, das führt uns, da sind blindig. Da sind viele Dinge, ich würd mögen, sage du, ich weiß nicht wie. Das Welt war auf dem Pfad, dass der Feuer in du Herz ist aus. Sicher, du hörst es halt schon, aber du nicht mehr dran geglaubt. Ich glaub nicht, dass irgendjemand fühlt den Weg, ich tu. Über du, über du, yeah. Und alle Wege, wir müssen gehen, sind windig. Und alles Licht, das führt uns, da sind blindig. Da sind viele Dinge, ich würd mögen, sage du, ich weiß nicht wie. Das Eis retten mein und nach dann du mein Wunderwand. Balkan sein, du gehst das Eis retten mein.